Wer reitet so einsam durch die Lande? Ist es Jesse James oder Billy the Kid? Keiner weiß es. Aber die Wüste, sie lebt. Der Fall war tief und ich bin der Depp.